Traum, könnt auf uns bauen, könnt uns vertrauen, wie verwirrte Kinder. Sie geben uns Statistiken zum Kauen, denen sollen wir vertrauen, sollen wir vertrauen, wie verstörte Kinder. Sie sagen, wir bringen euch ans Ziel, völlig steril, völlig servil, wie stumme Rinder. Sie geben uns Wasser und Brot, bis hin zum Tod, bis hin zum Tod, wie dummen Rindern. Wir lachen, sind seltsam verzückt, sind wir unterdrückt, abstrus und verrückt. Wir leben doch, kennen uns nicht, tun nur unsere Pflicht, tun nur unsere Pflicht, als vollzogene Kinder. In unseren Zwingern wir stehen vereint, stehen vereint, unser Wesen entsteint, als schlachtreife Rinder. Wir erkennen nicht mal mehr unseren Feind,